mit dem Armageddon. Mit dem Armageddon. Armageddon. Mit dem Armageddon Flow. Weiter ist die Ho. Am Ende stirbt sie sowieso. Deine Scheiße kriegt jetzt Go. Alles Schein und alles Show. Doch ich bleibe wirklich so. Ja, ich bleibe so krank. Du gehst unter wie Treibsand. Ich bin weltweit bekannt. Die toten Körper in der Hand. Und es treibt mich an den Rand des totalen Wahnsinns ran. Der Scharfsinn, der dir fehlt. Und du wirst gequält. Bis dir die Atemluft ausgeht mit Skalpell. Die Haut am Gestirn wie eine reife Frucht. Geleitet von dem Frost steigt der Blut, Durst, unermesslich an. Ich vernichte alles, Mann. Und am Ende wird man da die Spuren sicher rumrufen. Und sie suchen nach den Überresten meiner Tat. Doch ein reines Blutbad, ohne Reste übrig zu lassen. Ich töte nur, was gefressen wird, wie auf der Jagd nach Hasen. Bis am Ende einer stirbt und unter dem Rasen in meinem Garten vergraben wird. Got the track and I'm ready to attack. You know you know. Show your respect when you bounce. Dead. You know you reincarnated. No one made it out of that. Torture that I deliver all those fucking faggots. I'm back. Got the track and I'm ready to attack. You know you know. Show your respect when you bounce. Dead. You know you reincarnated. No one made it out of that. Torture that I deliver all those fucking faggots. Ich bin gehörnt, wie ein Baphomet. Du willst mich ändern, doch zum Ändern ist zu spät. Wer das Böse nicht verträgt, ist schon bald tot. Wenn er schläft, rostet Gesicht und deine Kehle wird dir aufgesägt. Die ganze Szene, die mich einfach aufregt. Hurensöhne, egal wohin ich seh. Es gibt noch wenig, die mich versteht. Und im Rampenlicht zu stehen, eher wird ich in den Tod. Tod gehen, ich bin kein Teil von dem System. Killer King, Della King, begleitet von Raben und Kriegsrock ist für Kollateralschäden wie ein Kometen. Ein Schlag, leergefickte Landschaft, bleibt meiner Linie standhaft. Ohne vom Fleck zu weichen, schwarze Flecken auf den Leichen, wenn sie langsam am Vergammeln sind. Ich stell mich mit, damit ich den ganzen Dreck nicht störe, nicht sehe und am besten nicht sage.